Gehirn und Darm. Die Notwendigkeit eines Gehirns kann uns die Seescheide erläutern. Sie gehört, wie wir Menschen, zu den Chordatieren. Sie hat ein bisschen Hirn und eine Art Rückenmark. Über das Rückenmark schickt das Hirn seine Befehle runter an den Körper und bekommt dafür vom Körper interessante Neuigkeiten zurück. Beim Menschen bekommt es zum Beispiel von den Augen das Abbild eines Straßenschildes gesendet. Bei der Seescheide von den Augen, ob ein Fisch den Weg kreuzt. Bei Menschen von Hautsensoren die Information, wie die Temperatur draußen so ist. Bei der Seescheide von Hautsensoren die Information, wie die Wassertemperatur in tieferen Schichten so ist. Bei Menschen, ob das Essen hier empfehlenswert ist, bei der Seescheide auch. Mit diesen Informationen ausgestattet, navigiert die junge Seescheide durch den großen Ozean. Sie sucht einen Ort, der ihr besonders gut gefällt. Sobald sie einen Felsen gefunden hat, der ihr sicher erscheint, wohltemperiert ist und sich in nahrhafter Umgebung befindet, wird sie sesshaft. Die Seescheide ist nämlich ein sessiles Tier, sprich, hat sie sich einmal niedergelassen, bleibt sie an dieser Stelle, egal was kommt. Das Erste, was die Seescheide in ihrer neuen Heimat tut, ist Folgendes. Sie isst ihr Gehirn auf. Wieso auch nicht? Leben und Seescheide sein kann man auch so. Daniel Wolpert ist nicht nur ein vielfach ausgezeichneter Ingenieur und Mediziner, sondern auch ein Wissenschaftler, der die Einstellung der Seescheide sehr aussagekräftig findet. Seine These lautet: Der einzige Grund, ein Gehirn zu haben, ist Bewegung. Das klingt im ersten Moment so banal, dass man empört aufschreien möchte. Vielleicht halten wir aber auch nur die falschen Dinge für banal. Bewegung ist das Außergewöhnlichste, was wir Lebewesen jemals zustande gebracht haben. Es gibt keinen anderen Grund, Muskeln zu haben. Keinen anderen Grund, Nerven an diesen Muskeln zu haben und vermutlich keinen anderen Grund, ein Gehirn zu haben. Alles, was jemals die Menschheitsgeschichte verändert hat, war nur möglich, weil wir uns bewegen können. Bewegen ist eben nicht nur das Laufen oder das Werfen eines Balles. Bewegung ist auch ein Gesichtsausdruck. Das Artikulieren von Wörtern oder das Umsetzen von Plänen. Unser Gehirn koordiniert seine Sinne und kreiert Erfahrung, um Bewegung zu verursachen. Bewegung des Mundes, der Hände, Bewegung über viele Kilometer hinweg oder Bewegung über wenige Millimeter. Manchmal können wir die Welt auch dadurch beeinflussen, dass wir Bewegung unterdrücken. Ist man allerdings ein Baum und hat keine Wahl zwischen zwei Optionen, braucht man auch kein Gehirn.